Erster, das sind die Söhne von Israel, Ruben, Simeon, Levi und Juda. Auch Issachar und Sebulon gehören dazu. Zweiter, dazu kommen denn Josef und Benjamin. Auch Naphtali, Gad und Asser sind dabei. Dritter, Juda hatte 3 Söhne, Ger, Onan und Sela. Ihre Mutter kam aus Kanaan. Ger tat böse Dinge vor Gott. Deshalb ließ Gott ihn sterben. Vierter, Tamar war die Schwiegertochter von Juda. Sie bekam 2 Söhne, Peres und Sera. Juda hatte insgesamt 5 Söhne. Fünfter, die Söhne von Peres hießen Hezron und Hamul. Sechster, die Söhne von Sera waren Simri, Isen, Heman, Chalkol und Dara. Es waren 5 Söhne. Siebter, Kami hatte einen Sohn namens Acher. Acher brachte Unglück über Israel. Er nahm Dinge, die Gott gehörten. Achter, der Sohn von Isen hieß Asaja. Neunter, Hezron hatte 3 Söhne, Jeramel, Ram und Kelubai. Zehnter, Ram war der Vater von Aminadab. Aminadab war der Vater von Naasson. Naasson war ein Anführer in Juda. Elfter, Naasson war der Vater von Salma. Salma war der Vater von Boas. Zwölfter, Boas war der Vater von Obed. Obed war der Vater von Ise. Dreizehnter, Ise hatte viele Söhne. Der erste war Eliab. Der zweite war Abinadab. Der dritte war Simea. 14. Der vierte war Netanel. Der fünfte war Radai. 15. Der sechste war Osem. Der siebte war David. 16. Ihre Schwestern hießen Zeruja und Abigail. Zeruja hatte 3 Söhne, Absai, Job und Asahel. 17. Abigail bekam einen Sohn namens Amasa. Sein Vater hieß Jeter und war ein Ismaelit. 18. Kaleb war der Sohn von Hezron. Er hatte Kinder mit Azuba und Jeriot. Seine Söhne hießen Jeser, Sobab und Ardon. 19. Azuba starb. Dann heiratete Kaleb eine Frau namens Ephrat. Sie bekam einen Sohn namens Hur. 20. Hur war der Vater von Uri. Uri war der Vater von Bezaleel. 21. Später heiratete Hezron die Tochter von Maschir. Er war damals 60 Jahre alt. Sie bekam einen Sohn namens Segub. 22. Segub war der Vater von Jair. Jair hatte 23 Städte im Land Gilead. 23. Aber andere Völker nahmen die Städte von Jair weg. Insgesamt waren es 60 Städte. Alle diese Leute gehörten zur Familie von Maschir. 24. Hezron starb. Danach ging Kaleb nach Ephrat. Die Frau von Hezron hieß Abia. Sie bekam einen Sohn namens Aschur. Er gründete die Stadt Tekoa. 25. Jeramel war der erste Sohn von Hezron. Seine Söhne hießen Ram, Buna, Oren, Osem und Ahia. 26. Jeramel hatte noch eine Frau namens Atara. Sie war die Mutter von Onam. 27. Ram war der erste Sohn von Jeramel. Seine Söhne hießen Maz, Jamin und Eker. 28. Die Söhne von Onam hießen Samai und Jada. Samai hatte 2 Söhne, Nadab und Abisur. 29. Die Frau von Abisur hieß Abihail. Sie bekam 2 Söhne, Achban und Molid. 30. Die Söhne von Nadab hießen Seled und Apaim. Seled starb und hatte keine Kinder. 31. Der Sohn von Apaim hieß Jisai. Der Sohn von Jisai hieß Sesan. Der Sohn von Sesan hieß Ahelai. 32. Jada war der Bruder von Samai. Seine Söhne hießen Jeter und Jonathan. Jeter starb ohne Kinder. 33. Die Söhne von Jonathan hießen Pelet und Sasa. Das waren die Nachkommen von Jeramel. 34. Sesan hatte keine Söhne. Er hatte nur Töchter. Er hatte einen Sklaven aus Ägypten namens Jaha. 35. Sesan gab Jaha seine Tochter zur Frau. Sie bekam einen Sohn namens Attai. 36. Attai war der Vater von Nathan. Nathan war der Vater von Sabbat. 37. Sabbat war der Vater von Eflal. Ephlal war der Vater von Obed. 38. Obed war der Vater von Jehu. Jehu war der Vater von Asaja. 39. Asaja war der Vater von Heles. Heles war der Vater von Eleazar. 40. Eleazar war der Vater von Sisemai. Sisemai war der Vater von Salum. 41. Salum war der Vater von Jekamja. Jekamja war der Vater von Elisama. 42. Kaleb war der Bruder von Jeramel. Sein erster Sohn hieß Mesa. Mesa war der Vater von Sif. Sein zweiter Sohn hieß Maresa. Er war der Vater von Hebron. 43. Die Söhne von Hebron hießen Kora, Tapu, Rekem und Sema. 44. Sema war der Vater von Raham. Raham war der Vater von Jorkim. Rekem war der Vater von Samai. 45. Der Sohn von Samai hieß Maon. Maon war der Vater von Bethzur. 46. Eva war eine Nebenfrau von Kaleb. Sie bekam Haran, Mosa und Gases. Haran war der Vater von Gases. 47. Die Söhne von Jeda hießen Regem, Jotem, Gesan, Pelet, Eva und Saf. 48. Macha war eine andere Nebenfrau von Kaleb. Sie bekam Seba und Tirhena. 49. Sie bekam auch Saf und Seva. Saf war der Vater von Medmanna. Seva war der Vater von Machbena und Gibia. Die Tochter von Kaleb hieß Aksa. 50. Das sind die Nachkommen von Kaleb. Hur war der erste Sohn von Ephrata. Sein Sohn Sobal war der Vater von Kirjat Jerim. 51. Salma war der Vater von Bethlehem. Haref war der Vater von Beth-Gader. 52. Sobal war der Vater von Kirjat Jerim. Er hatte Söhne, Harö und die Hälfte der Menuhot. 53. Dazu gehörten die Familien aus Kirjat Jerim. Auch die Jitreiter und andere Gruppen gehörten dazu. Aus ihnen kamen die Leute von Zora und Esthaul. 54. Die Söhne von Salma waren die Leute aus Bethlehem und Netophat. Auch Ataroth, Beth-Joab und die Zoraiter gehörten dazu. 55. Auch die Familien der Schreiber in Jabes gehörten dazu. Das sind die Kiniter. Sie kommen von Hamat aus dem Haus Reschab.